behandeln, die zu machen. Also, und was mich dann am allermeisten nachgenommen oder dann wirklich nochmal so eine Anspieler. Zu meinem Geburtstag hat jeder nochmal ein Kollege, noch irgendjemand sich angeschaut. Ich war noch offiziell angeschaut. Ja, natürlich ist das so. Aber das ist richtig wahr, will man das ja auch nicht machen. Das war auch mal in der Anwendung, auch so Familien, die ich glaube, ich habe keine Zeit, dann war es gut. Ich habe da geprobiert, da habe ich Reichschef. Ja, wenn du da jetzt da so zu machen. Das Bedürfnis, irgendwie anderen Leuten zu helfen oder so, ist dann immer nö. Da Motor